Das Präsidium der Obersten Volksversammlung der DVK veröffentlichte am 10. August den Erlass Nummer 1241. Dann hieß es, dass den 2487 Personen, die zur Verwirklichung der Selbstständigkeit des Vereinigten Eisenhüttenwerkes Hwanghae und dessen Modernisierung groß beigetragen haben, Ehrentitel, Orden und Medaille verliehen werden, darunter einer Person der Kim Jong-il-Orden, den 5 Personen der Titel Held der Arbeit der DVK mit Goldmedaille, Hammer und Sichel und Staatsbannerorden Stufe 1, einer Person der Kim Jong-il-Preis, den 2 Personen der Kim Il-sung-Ehrenpreis für die Jugend und den 2 Personen der Kim Jong-il-Ehrenpreis für die Jugend.